Hallo und herzlich willkommen zur 58. Episode der Wechselzone Jungs mit Adrian. Hallihallo, ich grüße euch. Und mit meiner Wenigkeit, heute nur zu zweit. So, Adrian, wie geht's dir? Wie ist dir gegangen in der letzten Woche? Mir geht's gut. Kann man nicht klagen. Die letzten Tage hatte ich, beziehungsweise Ende letzte Woche hatte ich Nachtdienst. Da war das Training etwas kurz gekommen. Da kann ich nicht so trainieren. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt. So mit dem Schlaf ist es halt bei mir nicht so gut bestellt nach dem Nachtdienst. Von daher ist das Training auch dementsprechend so auf Minimum beschränkt, sage ich mal, wenn überhaupt. Ihr habt auch geänderte Zeiten, hast du gesagt, gell? Ja, das auch noch. Wir haben jetzt auch noch 10 Stunden Nachtdienst. Und das macht sich schon bemerkbar. Also ich merke das doch ganz gut. Ne? Also wie gesagt, vor allem, weil ich ja höchstens 5 Stunden schlafe nach dem Nachtdienst, muss ich da doch aufpassen, dass ich da jetzt so trainingstechnisch jetzt irgendwie nicht zu viel mache oder halt in den Tagen mir meine ruhigen Tage, Ruhetage reinlege und was eigentlich gut funktioniert. Aber das ist jetzt schon rum. Nächte, ich bin ja am Dienstag, am Montagvormittag bin ich ja rausgekommen. Und jetzt habe ich die ganze Woche frei und kann da erst recht reinhauen jetzt. Und bin da auch fleißig wieder am Schwimmen und versuche diese Woche so eine kleine Umfangswoche einzulegen. Alles schön ruhig, in moderaten, ruhigen Tempo. So ein bisschen den Umfang zu steigern. Ich versuche halt so, weißt du, so die freien Tage, die ich habe, die versuche ich dann so ein bisschen mehr Training reinzupacken, wenn es so halt so geht, so von Verpflichtungen hier zu Hause, wenn das passt, dann versuche ich da so einen Umfang Training zu machen. Ja, du trainierst dich ja quasi selber, bist ja dein eigener Coach, du machst ja auch deine eigenen Pläne. Haust du dir auch mal so härtere Einheiten oder so Doppeleinheiten rein, also irgendwie morgens schwimmen, abends nochmal irgendwie laufen oder so? Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es relativ schwierig, sich selber zu coachen, den Plan einzuhalten, liegt aber daran, dass bei mir halt drumherum viel los ist, ne? Und 3-Schichten-System macht es auch nicht gerade einfach. Es ist nicht immer einfach und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mein Plan, den ich mir selbst erstelle, auch oft umändern muss. Im Großen und Ganzen klappt das schon. Na doch. Ist doch schön. Irgendwie muss es ja gehen, ne? Also ich habe das ja auch schon oft erwähnt, auch in der Wechselzone Coaching-Episoden, dass, weißt du, wir bauen ja unser Training in unser Leben ein und nicht andersrum. Ne? Also wenn ich jetzt, ich meine, was bringt mir das, wenn ich mir jetzt am Woche vorher schön einen Plan erstelle und irgendwelche, keine Ahnung, unvorhersehbaren Dinge passieren. Da muss man natürlich flexibel sein, ne, und dementsprechend dann halt den Plan anpassen. Wenn ich jetzt irgendwie was weiß ich länger arbeiten muss oder wenn ich halt einspringen muss, was bei mir eigentlich so sehr oft passiert, gerade jetzt in der Zeit. Gefühlt jede Woche. Ja, gerade jetzt in der Zeit, wo jetzt wirklich sehr viele Leute krank waren, ne, wo jetzt die Grippewelle jetzt hier halb Deutschland im Griff hatte. Da kamen doch schon einige Überstunden zusammen und dementsprechend wirkt sich das halt auf den Trainingsplan aus. Ne? Also es geht ja auch gar nicht anders. Ich habe auch keinen Bock, jetzt zu dieser Jahreszeit mich da irgendwie wegzuschießen und versuchen, auf Teufel komm raus, irgendwie Einheiten durchzuziehen, egal was komme, weißt du, da muss man irgendwie vernünftig bleiben, da muss man gucken, was für einen gut ist und das macht aber wiederum halt, ne, das macht mir halt Spaß, da am Plan zu tüfteln, zu schauen, okay, wie kann ich es ändern, wie kann ich es vernünftig jetzt irgendwie in den Plan ändern. Das ist schon, das ist schon ganz, ganz cool so. Wie gesagt, man muss halt flexibel sein. Auf jeden Fall. bei deinen Athleten auch, muss es bei dir ja auch quasi testen erstmal. Ja, natürlich, natürlich. Ich meine, der eine hat halt ein bisschen mehr Zeit zum Trainieren, ne, weil er halt eben, was ich, Student ist und halt ungebunden und so. Da hat man halt ein bisschen mehr Zeit. Also so mit Family und mit dem Job, den ich ausübe, ist das dann etwas schwieriger, aber ich sehe das jetzt als eine Herausforderung und ich mache ja den Job schon seit 15 Jahren und in der Zeit hat es immer wieder hingehauen und ich konnte auch vernünftige Wettkämpfe auf die Beine stellen, also von daher, ich habe mich da schon so reingearbeitet, sage ich mal, ich habe da schon so das eine oder andere für mich rausgefunden, was funktioniert und ja, dann passt das. Ja, das stimmt. Ja, aber erzähl du mal von dir, weil bei mir ist noch nicht wirklich irgendwie ein Wettkampf in Sicht. Bei dir umso mehr. Ich glaube, es sind noch 4 Wochen bis Rotterdam, richtig? Ja. Genau, also dein Training ist jetzt quasi so im Peak. Also diese Woche und die nächste Woche wird noch so ein bisschen am Umfang geschraubt und an Kilometern und ein bisschen an Intensität. Ja, und dann geht's schon Richtung Tapering. Aber du warst ja letztes Wochenende auch im Wettkampfeinsatz, beziehungsweise man muss ja auch sagen, so im Trainingswettkampf. Genau. Jetzt läuft langsam so die heiße Phase. Fängt jetzt an. Fing ja damit an, dass ich so die Tempo-Dauerläufe machen musste, wie jetzt 4,20 in 8 Kilometer, danach nur 5 mal 4 Minuten in 4er Schnitt. Und da hatte ich schon an dem Donnerstag hatte ich ja schon eine schwere Beine. Aber wir hatten das ja so abgesprochen, dass ich dann am Sonntag den Halbmarathon in Gießen mitnehme, weil ich wollte mal wieder einen Wettkampf machen. Ist ja auch mal wieder ganz gut. Dann mal wieder unter Wettkampfbedingungen einen Lauf zu machen, weil das ist ja definitiv anders als Training. Man ist auf jeden Fall schneller unterwegs, was man im Training irgendwie nie erreicht, egal wie sehr man es gerne wollte. Deswegen hatten wir da einen Halbmarathon ausgesucht, beziehungsweise ich wollte gerne mal wieder einen Lauf machen. Aber du sagtest ja zu mir, ich soll nicht volle Kanne gehen, sondern eher ein bisschen kontrolliert auf Marathontempo und ja, bis so auf die erste Runde. Ja, man muss wissen, in Frühjahrslauf in Gießen ist halt eine 5-Kilometer-Runde. Das läuft man dann beim Halbmarathon 4-mal ungefähr. Bis auf die erste Runde, die ersten 5 Kilometer, habe ich es eigentlich ganz gut eingehalten im 4,20er-Schnitt. Die erste Runde war bei mir dann eher ein bisschen zu schnell. Da war ich so um 4,15 ungefähr. 4,15 war es. Das war ganz ordentlich, will ich mal behaupten, für das, dass man jetzt mal wieder einen Lauf hatte, wo auch andere mit dran teilgenommen hatten, habe ich ja mal wieder gemerkt, wie anders das auch ist, wenn jemand dann vor dir läuft, der vielleicht fast denselben Schnitt läuft wie du oder selbe Tempo, vielleicht ein bisschen langsamer und dann, ach komm, dann holst du dir jetzt noch und dann ist der nächste vor dir, da kommst du immer näher ran und dann, ach komm, jetzt bist du lang genug hinter ihm, jetzt überholst du den mal. Da war auch so ein Typ im Pferdekostüm, den habe ich nach der ersten Runde habe ich den immer wieder in der Ferne gesehen, dachte ich, den musst du irgendwie noch holen. Mitte zweite Runde habe ich den dann doch noch gekriegt, weil er halt so langsam nachgelassen hatte. Ja, und hab einen Kumpel getroffen dort, war mir auch eigentlich klar, dass man da Leute trifft, die man kennt und der wollte eigentlich dieselbe Zeit laufen wie ich, deswegen, das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich die erste Runde ein bisschen schneller angelaufen bin, weil ich mich ihm angeschlossen habe und er ist anscheinend viel schneller gelaufen, als er, glaube ich, wollte, weil hinterher ist er ein bisschen eingebrochen und also zumindest Ende der zweiten Runde habe ich den dann hinter mir gelassen, weil er irgendwie das Tempo nicht mehr mitgegangen ist. Bevor wir jetzt mal kurz vorm Start haben wir uns ja nochmal kurz unterhalten und dann hat er mir auch eröffnet, dass er halt auch in Rotterdam startet. Ja, und Ja, ganz witzig. Mal gucken, ob wir uns in Rotterdam auch mal treffen. Ich weiß jetzt leider nicht, was er für eine Zeit eingegeben hat. Er hat mir halt nur erklärt, dass er in Berlin immer startet und in Berlin, ich weiß nicht genau, wie er das meinte, ob das jetzt so voreingestellt ist, aber irgendwie startet er immer in denselben Block, in dem, wo er seine Bestzeit gelaufen ist. Ne? Entweder das ist immer so, aber irgendwie glaube ich das nicht, oder er gibt halt immer dieselbe Zeit ein, weil wenn du einmal irgendwie aus dem Block raus bist, kommst du auch irgendwie nicht mehr rein, irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall ist er immer in dem schnellsten Block mit drinne, weil seine Bestzeit ja, ziemlich gut war, aber er dieser Form schon länger hinterherläuft. Naja. Ja, auf jeden Fall sind wir, bin ich halt die zweite Runde. Nachdem die fertig war, läufst du halt auf die Fünfer und Zehner auf. Dann hast du halt ganz viele andere Mitläufer, die dann, ja, die du quasi überrundest, vielleicht auch ein paar vom Halbmarathon, die dann überrundet werden ab der dritten Runde. Und das bremst halt auch ein bisschen, muss ich sagen, weil ich hatte da stellenweise schon ein, ja, sagen wir, Fünfer Schnitt so für ein paar Meter gehabt auf der Uhr. Ich weiß nicht warum, obwohl ich das ein bisschen schneller angefühlt hat. Und ja, dann bin ich durch die Leute gepäzt und ja, aber die Stimmung war eigentlich ganz cool an der einen Stelle, wo dann, weil man läuft immer am Ziel so ein bisschen vorbei, man kreuzt das Ziel und läuft dann halt Richtung Wendepunkt. Das ist halt etwas, was mich persönlich in einem Wettkampf ein bisschen stört immer. Das sind so diese 180-Grad-Kehren, wo du dann wieder zurückläufst, weil man in dem Moment so ein bisschen aus dem Rhythmus kommt. Und was man halt sagen muss, diese Strecke in Gießen ist auch sehr, sehr windanfällig. Was ja, gerade wenn man jetzt in der Wendepunkte zurück also dreht und dann läuft man direkt in den Wind rein und das geht dann quasi über 1,5 Kilometer und ja, wenn man dann zwischen diesen Gärten dann läuft, für diejenigen, die sich da auskennt, das sind also ganz viele Gärten und so und halt ein Park dann auf der anderen Seite und da ist man einerseits ein bisschen geschützt, aber wenn man dann zurückläuft, hat man halt auch wieder ein bisschen Gegenwind da, das ist halt, ja. Ja, im Großen und Ganzen bin ich halt mit der Leistung von 1:31:30, glaube ich, schon ganz zufrieden für das, was wir hier ausgemacht hatten. Also ich habe ja quasi eigentlich nur Befehle ausgeführt. Okay, das hört sich jetzt hart an. Ja, Nein, also das Ziel war, Marathon-Pace zu laufen. Du hast dich ja auch davor und danach gut ein- und ausgelaufen, sodass du auf knapp 30 Kilometer gekommen bist. Und wir wollten ja am nächsten Tag halt jetzt irgendwie nichts Lockeres machen oder so, sondern du hast ja am nächsten Tag, also quasi gestern, bist dann direkt einen zweiten Halbmarathon gelaufen. Ja, also wir wollten halt diese Doppelbelastung haben mit der Vorbelastung vom Wettkampf. Bist du gestern nochmal eine halben gelaufen, dann halt etwas langsamer. Ne, aber du sagtest ja auch, die Beine hast du ja schon gut gemerkt, ne? Und das war ja auch das Ziel, ne? Dass man halt so den Beinen halt nicht allzu viel Erholung gibt, ne? Sondern dann halt im Training bleibt. Ja, auf jeden Fall, ja, die Beine, also ich bin gestern hier eigentlich ganz gut durchgekommen, also ich hätte gedacht, es wird schwieriger, aber die Berge waren schon nicht ohne, muss man schon sagen, also immer wenn es einen Bergauf ging, wurde ich deutlich langsamer, aber wo es bergauf geht, geht es natürlich auch wieder bergab und da kommt man halt, da war die Zeit dann doch schon ein bisschen unter den Fünferschnitt, was dann halt, ja, im Großen und Ganzen habe ich dann den Fünferschnitt gut einhalten können. Aber ja, irgendwie eine Stunde nach dem Lauf bin ich hier aufgestanden von der Couch und ich dachte, ach du Scheiße, ey, ich habe zwei Betonklötze an den Füßen, das war ja, das ging gar nicht, ich kann kaum meinen Oberschenkel heben, ne? Das, ja. Also Ziel erreicht. Ja, ging so den Rest des Tages, aber es ist ein bisschen, also ein bisschen, ja, dann schwierig, wenn man dann noch die Spätschicht hat, weißt du, ich meine, und bist dann gerade noch den ganzen Tag in Ja. der Arbeit, kannst dich halt nicht mehr ausruhen. Das stimmt, vor allem Aber wenn man okay. lange stehen muss, ist das natürlich nicht so dolle. Was du machen hättest können, ist Kompressionsstrümpfe anziehen. Das hilft dann doch Hatte schon an der Arbeit. ich. Ach so, nee, dann nicht. Ne, ich meine auch an der Arbeit, weil ich Ach meine, du so. musst ja auch relativ viel stehen, ne? Ja, Ja, ich stehe den ganzen Tag. das sind Kompressionsstrümpfe eigentlich immer ganz gut. Ja, Eigentlich was. sind es nur die Oberschenkel, muss ich sagen. Also die Ja, waren eigentlich gar gut, aber nicht. das, weißt du, das Blut will, der Rückfluss wird halt, ne, durch die Kompressionsstrümpfe unterstützt und so. Und du hast zwar jetzt da in dem Moment nichts an den Oberschenkeln, aber das Blut strömt ja auch mit dadurch. Du hast ja vorhin erwähnt, dass du berghoch halt nicht so das Tempo halten könntest und so weiter. Es ist halt auch wichtig, ne, auch sich immer wieder daran zu erinnern, dass halt so, gerade so diese Läufe, diese langsamen Läufe, du hast ja einen Tag vorher, ne, schon eine deutlich, deutlichen Reiz gesetzt, ne, ist halt wichtig, dass am nächsten Tag das Tempo halt so zweitrangig ist, ne, es ging halt eher darum, die Kilometer nochmal in die Beine zu kriegen und nicht jetzt irgendwie auf Tempo zu laufen und, beziehungsweise irgendwelche Pace zu halten. Also die Pace ist da schon, zweitrangig. Das ist jetzt nicht so das primäre Ziel, da irgendwelche Pace zu halten. Ne? Gut, wie schon erwähnt, die Woche wird jetzt nochmal am Umfang geschraubt. Nächste Woche auch nochmal. Und dann geht's ja Richtung Tapering. Marathon, hast du dir die Strecke angeschaut, weißt du ungefähr, wie sie verläuft? Also das ist eine Schleife, beziehungsweise das ist so eine, ja, man könnte sagen, so eine 8 ungefähr, die du läufst. Ne? Du läufst ja so ein bisschen aus der Stadt raus, machst einen großen Bogen da, läufst so ein bisschen außerhalb von Rotterdam, läufst wieder zurück. Läufst auch, was ich von dir weiß, dass du sehr gerne hast, du läufst da auch direkt am Stadion von Feyenoord Rotterdam und das schon relativ früh, schon ich glaube beim Kilometer 5 ist das. Läufst dann halt wieder in die Stadt, läufst dann wieder so ein bisschen aus der Stadt raus, durch so einen Park, um so einen See und dann läufst du wieder zurück. Also so, weißt du, hin und zurück Strecke mit zwei großen Schleifen. Ich habe mir die Strecke auch angeguckt und ich glaube, das Erste, was man quasi macht, ist über diese große Brücke laufen, oder? Da kannst du ja ein bisschen mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, klar. Das sind ja so die Bilder von Rotterdam, die man so sieht, genau. Ne? So diese Europabrücke ist das, wenn du da drüber läufst. Das kommt relativ früh. So, ich glaube, so schon nach 2 Kilometern oder so ist das schon, oder sogar noch früher. Du läufst dann aber nochmal über die Brücke zurück in die Stadt. Du läufst so zweimal, einmal hin, einmal zurück. Das ist schon, also ich finde die Strecke aber cool. Also es ist eine schnelle, flache Strecke. Ja. Wenn ich jetzt zurücklaufe, quasi über die Brücke nochmal, welcher Kilometer ist das dann? Weißt du das? Da bist ungefähr. Du schon ungefähr bei Kilometer zwischen 25 und 28, irgend sowas um den Dreh muss das sein. Okay. Weil die zweite Schleife, die ist etwas kleiner. Da, wo du durch den Park geht. Da, wo du durch den Park geht, das ist so eine kleinere Schleife und dann gehst halt wieder zurück, ne, Richtung Innenstadt und Zieleinlauf ist dann halt direkt auf der irgendwie so eine Hauptstraße mitten in Rotterdam. Was ich dir so als Tipp geben kann, und zwar, die haben diese Verpflegung da, das ist irgendwie so eine holländische, niederländische Marke, das heißt Doppel-A-Drink, also so AA-Drink. Das ist so das Einzige, was da ausgegeben wird. Die gibt es, also Wasser natürlich auch, ne? Aber ja, jetzt so als Wasser nicht. Ja, natürlich, also das, ich meine, das erwähne ich halt noch nicht, das ist doch klar. Aber von diesem Doppel-A-Drink gibt es auch noch Gels da auf der Strecke, die gibt es in Deutschland nicht, aber diesen Drink, den kriegst du bei der Rewe, nur so als Tipp. Vielleicht willst du den mal im Vorfeld testen. Weißt du, einfach mal probieren, ob der jetzt was ist, ob der schmeckt. Ich habe es nämlich damals gemacht, ich habe es gewusst, also beziehungsweise ich habe das mal gelesen auf der Website, dass das ausgegeben wird und dann habe ich das mal bei der Rewe gesehen bei uns und dann denke ich mir, okay, das nimmst du mal mit, das probierst du mal. Mein Ding war es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es zwar auch im Wettkampf irgendwie so ein, zwei Mal ist dann halt genommen, aber mein Ding war irgendwie nicht. Was war so eine ganz komische Geschmacksrichtung irgendwie. Das dazu. Wie gesagt, schau einfach mal, vielleicht gibt es das bei euch in der Review auch. Wie ist es dann? Wir können ja gerne mal ein bisschen ausführlicher darüber reden, denn ich sitze ja hier quasi mit jemandem, der ein bisschen Erfahrung dort hat, schon hat. Es ist ja schon, wenn du jetzt so die Brücke anguckst und so, ist es sehr windanfällig dort oder läuft man dann schon meistens geschützt durch die Straßen? Oder also ja, in Köln hat es ja manchmal durch die Straßen gefegt, wie verrückt. Also ich muss dir sagen, an dem Tag, an dem ich da gelaufen bin, es war ein wirklich wunderbares Wetter. Es war sonnig. Es war so zur Mittagszeit schon fast vielleicht für meine Verhältnisse zu warm. Also das ging schon so Richtung 20 Grad und so. Ich meine, das ist halt so bei mir so eine Schwelle. Ne? Alles über 20 ist dann beim Wettkampf nicht mehr meins, also zumindest beim Laufen nicht. Aber ja, da der Start da relativ früh ist, ich meine, der Start ist schon irgendwie um 8 Uhr morgens oder so, oder? Also auf jeden Fall relativ früh, 8 oder 9 ist das, oder? Das musstest du jetzt eigentlich besser wissen jetzt. Jetzt hast du mich ein bisschen falsch Fuß erwischt. Ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Warte mal. Das mache ich. Nee, 10 Uhr. So 10 Uhr. 10 Uhr. Das geht ja noch. Das geht, ja. Okay, ich habe es irgendwie früher in Erinnerung gehabt. Okay, 10 Uhr ist aber immer noch relativ früh. Ja, also die Strecke fand ich, also vom Wind habe ich da jetzt nichts mehr in Erinnerung. Gut, das sind jetzt auch schon was 2 Jahre her, da habe ich jetzt nichts mehr in Erinnerung, jetzt von wegen Wind, kann ich dir jetzt, wie gesagt, das Wetter war wirklich schön, also es war von morgens an sonnig und relativ, ja, angenehm warm. Sonst noch irgendwas, was dir aufgefallen ist, das mit dem Drink, fand ich eigentlich, das ist schon mal ganz cool, das werde ich auf jeden Fall mal probieren. Nee, ansonsten, die Stimmung ist wirklich super. Also ich kann das wirklich schon fast mit Stimmung in Köln vergleichen. Also es gibt sehr viele Stimmungsnester, da stehen sehr viele Bands an der Straße. Das ist mir so in Erinnerung geblieben, dass du da wirklich immer wieder so kleine Bands hattest, die da Stimmung gemacht haben. Ja, also für Stimmung ist gesorgt. Ja, ist halt wirklich ein sehr gefragter Marathon. Ne? Da ist ja wirklich die Hölle los. Das ist halt dann wiederum nie so meins. ja. Das ansonsten, wie gesagt, Strecke ist schnell. Hast halt sehr viele, sehr kurvig ist die Strecke, das muss man schon sagen. Ja. Also es gibt wirklich nur diese Passage über die Brücke und vielleicht ein Kilometer nochmal drangehängt, geht relativ gerade. Und alles andere ist ziemlich kurvig. Wobei, es sind jetzt keine enge Kurven, bis jetzt vielleicht auf 1, 2, ich kann mich erinnern, so, ich glaube bei Kilometer 15 war das, da gab's so diese Kehre, wie auch in Gießen, ne, diese 90-Grad-Kehre, die du nicht so magst, aber das ist so die einzige. Ja, ich habe jetzt auch gerade mal den Plan vorhin aufgemacht und habe gesehen, hier unten in der Ecke ist sowas, da läuft man nach rechts und dann quasi wieder nach links. Also ja, bei Kilometer 15 ist das, ne? Ja, da hatte ich auch gehofft, dass es irgendwie so, ja, wie sei, etwas größerer, ja, man läuft links und dann nochmal links, weißt du, so in die nächste Straße rein oder so. Das Gute ist halt so, dass da bereits bei Kilometer 15 es halt nicht mehr so voll ist, ne? Also, weil, wie gesagt, das Ding, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wie viele Leute da am Start sind, aber das ist schon ein großer Marathon, ne? Also also ist anfangs ist das schon relativ voll, gerade so über die Brücke und dann die Straßen, die da rausgehen und so. Also in Rotterdam selbst sind die Straßen breit, das ist kein Problem. Aber da gibt's auch so paar ja, gerade so außerhalb so enge Straßen, da ist halt auch mit Überholen auch nicht so gut. Aber das ist auch dann, ja, das geht nicht lang, also das sind so ein paar Kilometer. Wie ist es denn am Anfang? Läuft man dann in beide Seiten der Brücke? Also wenn jetzt beim Start, das sind ja ziemlich viele, und dann läuft man, wenn du nach 2 Kilometer schon über die Brücke läufst, dann musst du ja auf beiden Seiten. Nee, also die Brücke ist halt so nicht so gebaut, die Brücke ist so quasi zweigeteilt, weißt du? Dazwischen sind auch Straßenbahnschienen. Also ich meine, das ist schon unterteilt, also du kannst nur die eine Seite benutzen. meine ich, ja. Okay. Bin mir jetzt aber auch nicht dann, ganz sicher. Dann auf jeden Fall weit nach vorne stellen. Naja, gut, also du kriegst da deine, dein, so wie in Berlin, ne, dein, na, wie sagt man, Sektor ange, also, beziehungsweise, ne, dein Block, wo du dich hinstellen sollst, und da gucken die schon ziemlich genau hin. Also du kannst nicht irgendwie sich nach vorne arbeiten, das ist da nicht möglich. Also da wirst du schon dastehen müssen. Weißt du schon, in welchem Block du stehst? Eigentlich müsstest du das schon wissen. Nee, ich habe noch nichts bekommen von denen. Okay, weil das ist natürlich, da diese Stadtblöcke, die ziehen sich ziemlich, und das ist immer so, ne, so wie in Frankfurt auch, so ein bisschen zeitverzögert. Ist natürlich blöd, wenn du jetzt irgendwie weiter hinten startest. Da musst du dich natürlich dann nach vorne kämpfen. Das ist aber ich so. Denke mal nicht, dass ich weiter, also ich denke vielleicht wie in Florenz so zweites oder drittes. Ja, ich war, glaube ich, im dritten Block, weil ich hatte jetzt meine persönliche Zeit, also meine Bestzeit angegeben. Also gehe ich mal davon aus, dass du jetzt ja, irgendwas zwischen 3 und 3,30 auf jeden Fall. Wenn sie jetzt eine halbe Stunde aufteilen, dann 3 bis 3,30, ansonsten wahrscheinlich so im vierten Block oder so. Wenn sie jetzt ab Viertelstunde, weißt, zwischen 3 und 3,15 und zwischen 3,15 und 3,30 irgendwo dazwischen werde ich wahrscheinlich dann stehen. Mhm. Ich kann dir noch als Tipp geben, da du jetzt quasi von außerhalb kommst, beziehungsweise außerhalb übernachtest, dass du entweder mit dem Taxi anreist oder irgendwie noch vor Rotterdam parkst und dann irgendwie mit dem Zug reinfährst, wie auch immer, weil du kommst nicht nach Rotterdam rein. Also die, wie gesagt, die Innenstadt ist ziemlich abgesperrt, also du wirst da wirklich weit außerhalb parken müssen. Und jetzt da, ja, damit da halt, weißt du, damit du halt nicht so viel Laufweg hast ums Start, weil das natürlich dann auch immer blöd ist, ne, wenn man so viel läuft. Also eine Bahn bietet sich an, weil der Start- und Zielbereich ist in der Nähe vom Bahnhof. Da in der Nähe ist der Bahnhof, und ja, schau einfach mal. Ich meine, mit Taxi kann man auch noch relativ weit nach vorn fahren. Ja, aber so der ganze Innenstadtbereich und so, das ist alles komplett und weiträumig gesperrt, so dass du eigentlich so mit dem Auto da jetzt nicht. Ja, ich nicht so gehe mal jetzt davon aus, dass wir irgendwie, kommt immer davon, von welcher Seite man vielleicht kommt, aber dass wir irgendwie was so finden wie ein Park and Ride oder so und dann da vielleicht mit dem Zug, wenn du sagst, das ist ja eher irgendwo in der Nähe vom Bahnhof, dass man da irgendwie mit dem Zug weiter reinfährt und dann da aussteigt und dass man quasi schon direkt am Ziel ist, beziehungsweise am Start. Der Start und der Ziel sind ja eigentlich fast Ja, das ist so, lass es mal höchstens mal 500 Meter sein, voneinander entfernt, ja. Weiter ist es nicht, ja. Gut. Okay, ich würde mal sagen, jetzt gucken wir mal nach unseren Strava-Athleten, denn es gab, wenn man jetzt den Gießener Frühjahrslauf macht, dann kann man auf keinen Fall den Frankfurter Halbmarathon machen, weil die sind immer am selben Tag. Ja. Muss man sich entscheiden. Und, ich habe mich für den Gießener entschieden, aber jede Menge unserer Athleten waren beim Frankfurter Halbmarathon dabei. Und da wollen wir mal gucken, wer so alles dabei war. Ja, da musst du loslegen. Ich habe es nicht offen. Ich gerade auch nicht. Ich bin gerade nämlich am Suchen. Ach, schlecht vorbereitet. Ja. Dummerweise. Ich habe jetzt meine Seite aufgemacht. Fürs Training. Vorhin. Hast du was? Nein. Ich habe Strava gerade aufgemacht. Also ja, vielleicht gehen wir zum anderen Thema über. Ja, dann würde ich sagen, schieben wir das erstmal nach hinten. Ich suche in der Zwischenzeit. Letzte Woche hatten wir über ein Ironman in Neuseeland gesprochen, wo der Terenzo Bozzone gewonnen hat. Und dieses Wochenende gab es in Argentinien, meine ich, du kannst mich ja jetzt berichtigen, gab es noch einmal einen halben Ironman, glaube ich. Ja, genau, Ironman 70.3 und Bariloche in Argentinien. Ja, der Terenzo Bozzone scheint ja wirklich in Höchstform zu sein momentan. Ja, quasi eine Woche nach Neuseeland hatte ja schon wieder ein nächstes Rennen gewonnen, und zwar ziemlich überlegen, in 3 Stunden 58 hatte die Mitteldistanz vor dem Amorelli heißt der Zweite und Peterson. Ich habe leider die Ergebnisse nicht offen, beziehungsweise es gibt hier keine Ergebnisse zu sehen. Ja, also ich habe jetzt nur die Siegerzeit, 3 Stunden 58 von Terenzo Bozzone. Genau. Der scheint richtig in guter Form zu sein. Mal schauen, ob der das bis nach Hawaii aufrechterhalten kann, wie er weiter seine Saison gestaltet. Ja, der ist fit momentan. Ja, auf jeden Fall. Der hat wohl dieses Jahr hat er vielleicht noch ein bisschen was vor. Er hat ja letztes Jahr beim Ironman Hawaii ganz gut abgeschnitten. Deswegen wird er vielleicht doch mal ganz oben angreifen wollen. Ja, auf jeden Fall. Wenn er so weitermacht. Ja. Da können wir gespannt sein. Ja. Was ich gerne noch erwähnen würde, ist, dass jetzt am Wochenende auch der Mountainbike-Weltcup angefangen hat. Ich finde immer sehr spannend zuzuschauen, sehr kurzweilig. Die ganze Geschichte ist nach 1,5 Stunden fertig. Das sind immer so 2,5 Kilometer Runden ungefähr. Dieses Wochenende gab es den Weltcup in Stellenbosch in Südafrika. Und ja, die Strecke, die sah schon wirklich nach sehr viel Spaß aus. Also es war aber auch bestimmt richtig, also beziehungsweise man hat es den Athleten angesehen, es war knallhart. Die Anstiege müssten richtig hart gewesen sein. Die Abfahrten sahen aus irgendwo wie bei einem Disneyland, aber da haben sich die Südafrikaner wirklich was einfallen lassen. Ja, gewonnen hat ein Neuseeländer, und zwar vor Nino Schurter, der wirklich, ich glaube, letztes Jahr fast alles gewonnen hat. Und das war wirklich ein Überraschungssieg. Ein wirklich sehr, sehr sehenswertes Rennen. Man kann sich auch auf YouTube beziehungsweise Red Bull TV, je nachdem, die Highlights mittlerweile anschauen. War wirklich sehr, sehr spektakulär. Also du empfiehlst uns dann nochmal die Highlights da reinzuschauen? Also Mountainbike lohnt sich immer, ne, zu schauen, weil das wirklich sehr spektakulär ist. Da geht es ziemlich, ziemlich zur Sache. Ich guck's sehr gern. Ja, also es ist quasi so das komplette Gegenteil einer Berichterstattung im Fernsehen. Das ist immer, ne, sehr, sehr relativ monoton, sag ich mal, ne? Da ist am letzten Berg oder kurz vom Finish, vom Sprint, ist da immer gut was los, aber ansonsten, ja, gibt's vielleicht so den einen oder anderen Ausreißer, aber alles im Großen und Ganzen ist halt relativ, ne, monoton. Und beim Mountainbike geht schon ziemlich zur Sache. Ja, das stimmt. Und mittlerweile gefunden? Ja, ich habe einiges gefunden. Na dann, leg los. Okay, weil jetzt muss ich gleich wieder zurückscrollen, weil ich wollte gucken, ob ich jemanden vergessen habe. Okay, fangen wir mal an mit der Irina Haub, die da mitgelaufen ist. Mir werden nur gerade der Durchschnitt Kilometer angezeigt, in 4:11. Sehr ordentlicher Lauf auf jeden Fall. Naja, damit Eine Stunde 29, 17 ist sie gelaufen. Und der Norm Kartner ist in einer Stunde 26 und 55 Sekunden reingekommen. War auf jeden Fall sehr, sehr gutes Rennen. Also ich weiß leider nicht, wie die Bedingungen in Frankfurt waren. Also in Gießen war es ja eigentlich ja, am Anfang recht sogar sonnig und dann hat es sich zwar bedeckt, aber es hat nicht geregnet. Kannst davon ausgehen, dass es in Frankfurt genauso ist. War es ja ungefähr dasselbe. Ja, auf jeden Fall Respekt an euch zwei für eine sehr gute Leistung. Also das kann man nicht anders sagen. Ja, dann der Chris S., der ist 1 Stunde 31, so wie ich, gelaufen. Wen haben wir hier noch? Der Steffen Uwe Best ist in... Manchmal werden die Zeiten angezeigt, manchmal nicht. Das ist echt ganz komisch. Da muss man halt nochmal auf die Einheit gehen. Ist in 1 Stunde 38 ist er reingekommen. Ja, Pascal Weiß, 1,29,53. Ja, der Patrick Gerber in ganz kleinen Moment. Ach, Mist. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen dumm gemacht bei Strava. Ja, mache ich weiter. Stefan Reuter. Patrick Gerber ist in 1,46, Entschuldigung. Ja. Stefan Reuter 1,50, 57. Schnitt 5,14. Ja, dann habe ich hier die Vanessa Scott. Die ist in 1,44 reingekommen. Respekt dafür. Und der Markus Odinius, erster offizielle Halbmarathon Frankfurt steht hier, in 1 Stunde 49. Auch dafür großen Respekt, wenn es dein erster Halbmarathon war. Aber ich glaube, das war der erste in Frankfurt. Und dann habe ich noch den Markus Haupt. Hast du den schon gerade gesagt? Nein. Okay, dann komme ich gerade so bekannt vor. Moment, das ist mir gerade... Mein Computer ist gerade sehr langsam. Der Markus 1,45 ist er gelaufen. Ich glaube, die könnte sein, dass sie zusammengelaufen sind, alle drei. Hast du noch jemanden? Habe ich jemanden gesehen? Ja, und zwar Marco Gerlach. Der ist jetzt zwar nicht in Frankfurt gelaufen beim Halbmarathon, dafür ist er den 6-Stunden-Lauf in Münster gelaufen. Ein Ultralauf. Da hatte in den 6 Stunden 66,2 Kilometer geschafft. Ein Schnitt von 5,26. Ja, Glückwunsch dazu. Knallhart. Ja, auf jeden Fall Glückwunsch an alle, die den Wettkampf absolviert haben, den Wochenende, und auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr eure Zeiten erreicht habt oder sogar deutlich übertrumpft habt. Ja. Ich hoffe, wir haben keinen vergessen. Falls wir einen vergessen haben, könnt ihr uns gerne berichtigen. Ja, ist halt immer schwierig, ne, über Strava, weil das jetzt irgendwie nicht so aneinander gereiht kommt, sondern man mal halt so ein bisschen was suchen muss, ne, die Leute. Ja, stellenweise hat man noch andere Athleten dazwischen, die einfach nur eine Einheit um dieselbe Zeit gemacht haben, aber na, ich denke, wir haben alle, also waren schon ziemlich viele in Frankfurt da gewesen. Ja, erfahrungsgemäß, ne, ist der Lauf schon sehr beliebt und starten sehr viele. Testen nochmal ihre Form vom ersten, beziehungsweise vom Frühjahrsmarathon. Das bietet sich da ja in Frankfurt immer an. Außerdem finde ich die Strecke auch schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Zieleinlauf in die Commerzbank Arena ist natürlich nach meinem Geschmack. ja, das ist schon, ein schöner Lauf, ja. Ja, nach meinem Geschmack natürlich auch. Bin jetzt zwar jetzt nicht unbedingt ein Eintracht Frankfurt-Fan, aber trotzdem, das Stadion ist ja recht schön. Und wann kann man schon mal in ein Stadion einlaufen? Ja, also normalerweise ist man vielleicht in der Nähe davon, aber das haben die schon ganz gut gemacht, da muss man nicht sagen. Mhm. In Frankfurt kannst du in ein Stadion einlaufen im Frühjahr und dann läufst du im Herbst nochmal in die Festhalle rein. Ja, obwohl die Festhalle catcht mich irgendwie nicht so beim Einlaufen, als jetzt das Stadion. Also wenn du jetzt beide vergleichst, dann finde ich das mit dem Stadion Einlauf besser. Und ja, die Festhalle find ich schon ganz okay, aber ich finde, als Athlet kriegt man das gar nicht so mit. Ja. Gerade so Zieleinläufe an sich, ich weiß nicht, wie es dir da so geht, aber jetzt zum Beispiel, ein ganz gutes Beispiel ist in Köln. Da hatte ich jetzt 1,29 und wenn du auf die Uhr guckst und du siehst, ja, ich sag jetzt mal, der Zeiger ist zwar kein Zeiger, aber die Anzeige nähert sich immer weiter der 1,30 und du willst noch drunter kommen, dann flitzt du da so schnell lang, wie es geht, damit du, also du holst nochmal alles raus und ja, am besten schmeißt du dich noch ins Ziel rein und so, aber du kriegst halt nicht viel mit davon, weißt du? Aber als wir beide jetzt da letztes Jahr in Frankfurt standen in der Festhalle, das ist dann schon, also das war dann schon anders, definitiv. Da fand ich schon deutlich besser und interessanter, also als Athlet, würde ich mal behaupten. Ich weiß nicht, du Naja. hast ja auch als beides erlebt, als Athlet und als Zuschauer. Ja, also das ist schon, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da nicht so die Augen dafür, ne? Also natürlich ist das als Zuschauer irgendwie interessanter, ne? Du hast viel mehr Zeit, das alles irgendwie ja, zu genießen, sich das anzugucken und so. Und ja, so wenn du jetzt irgendwie da im Wettkampf drin bist und wie du sagst, ne, beim Halbmarathon gerade, da bist du noch, das siehst du zu, dass du jetzt irgendwie auf den letzten Meter nochmal versuchst, alles zu geben und sprintest da fast ins Ziel. Da guckt man sich nicht um, weißt du, da sieht man eigentlich nur den Zielstrich und versucht da jetzt irgendwie so schnell da durch. Von daher, ja, das sehe ich ähnlich. Also so aus der Sicht des Sportlers ist das jetzt irgendwie nicht so interessant jetzt wie vielleicht für Zuschauer. Also mir geht es da zumindest so. Ja, mir eigentlich auch, aber ich habe mir gerade so gedacht, also wenn ich jetzt zum Beispiel in Frankfurt starten würde und ich würde das, keine Ahnung, ich will 10-mal in Frankfurt starten, damit ich meine ewige Nummer kriege. Und dann bist du, keine Ahnung, schon 5-mal dabei gewesen und deine Bestzeit hast du sowieso schon deutlich überschritten. Dann kannst du auch, weißt du, so die letzten Meter da ein bisschen genießen, kannst ja ganz locker durchlaufen, dann ist ja auch, glaube ich, die Zeit scheißegal. Aber ich glaube, solange man auf Zeit läuft, sind die Zieleinläufe sowieso nebensächlich, weil du einfach da wie du sagst, keine Augen dafür hast, da noch links und rechts zu gucken. In Florenz war das ja genauso. Da läufst du zwar diese ganze lange Straße entlang und dann biegst du links ab und bist schon im Ziel. Und das ist ja auch alles am Dom. Aber ehrlich gesagt, so wirklich dran erinnern, ja, weiß ich nicht. Also ich habe ja die Videoaufnahmen davon mir nochmal angesehen. Ja, da kamst du, aber ja, so, dass ich jetzt mal am Dom vorbeigelaufen bist, würde ich jetzt nicht, ja, wenn ich es nicht gewusst hätte, würde ich es jetzt nicht sagen, oh, der war da oder so, was ich meine. Das ist irgendwie so, ja, man konzentriert sich da auf andere Sachen und versucht halt nochmal da die Zeit irgendwie zu drücken. Ja. Ja. So sehe ich das auch, ja. Genau. Jo, ich habe vielleicht noch eine Sache. Und zwar, ich habe ja in der letzten Folge, meine ich, war das, hab ich einen Artikel erwähnt von Slowtwitch, und da wurde ich gefragt, wo man das findet, ne, wie die Seite genau heißt und so weiter. Also die Seite heißt slowtwitch.com. Wir können das ja verlinken. Wir können das auch verlinken, setzen wir gerne in die Shownotes. Und der Artikel an sich, oh, der ist ja schon etwas älter, und zwar heißt es On Swift, every day is race day. Ja, also da geht's halt darum, dass ja, man sich doch ganz schön, wenn man will, auf Zwift wegballern kann. Und wenn man da jeden nachspurtet, der gerade an einen vorbeifährt und so. Also ich finde es ein ja, lesenswerter Artikel. Ja, wollte ich jetzt nur halt erwähnen. Wie gesagt, da wurde ich halt gefragt nochmal, wo man es halt findet. Kann man sich durchlesen. Ich finde grundsätzlich die Seite Slow Twitch für ja, Triathlon-Interessierten eine sehr, sehr lesenswerte Seite. Finde ich jede Menge gute Artikel drauf. Ja, ist auf jeden Fall Sehr empfehlenswert, ja. Warst du denn nochmal auf Zwift, ich wollte sagen auf Strava, warst du denn nochmal auf Zwift unterwegs mit deinen Laufschuhen oder ging es immer noch nicht? Nee, das geht immer noch nicht. Ich habe mein ANT Plus eingeschickt. Ich habe mit der Firma nochmal Rücksprache gehalten, wo ich es bestellt habe, und die wollten es, dass ich den USB-Stick denn zuschicke. Das habe ich gemacht und jetzt schauen wir weiter. Aber auf dem Fahrrad bin ich jetzt vermehrt auf Zwift unterwegs, vor allem deshalb, weil Trainer Road, das Programm, was ich da gefahren bin, ist quasi zu Ende. Jetzt hätte ich so quasi meine Peak-Phase dort, wo ich natürlich jetzt nicht drin bin. Ich habe jetzt so Base- und Build-Programm durchgezogen, und da habe ich es halt gestoppt, und jetzt fahre ich halt vermehrt Zwift. Werde vielleicht zu gegebener Zeit nochmal die eine oder andere Einheit auf jeden Fall nochmal auf Trainer Road fahren, weil man da wirklich auch gezielt, finde ich, sehr gut Intervalle fahren kann. Das hat mir auch Spaß gemacht, und das werde ich vielleicht so in der unmittelbaren Vorbereitung jetzt irgendwie auf Xterra nochmal die eine oder andere Einheit da nochmal durchziehen. Ja, aber momentan macht Zwiften Spaß, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Also Trainer Road ist jetzt für dich eher so für die nächste Zeit mehr, wenn du in Richtung Wettkampf gehst. Mehr so. Schauen wir mal, da muss man jetzt nicht unbedingt immer Programme fahren, da kann man jetzt auch genauso wie auf Zwift einfach mal ein Programm fahren, so unabhängig oder eine Einheit jetzt unabhängig von irgendeinem Programm. Ich habe das vom letztes Jahr Dezember oder war es schon sogar vielleicht Ende November, weiß ich jetzt gar nicht genau, habe ich ein Base- und Build-Programm durchgezogen für Kurzdistanz-Triathleten. Und wie gesagt, das ist jetzt quasi vorbei. Jetzt würde ich da halt wirklich so in diese Peak-Phase einsteigen, vom Programm her, und das mache ich halt nicht, weil ich in gar keine Peakphase bin, von daher lasse ich es aus und fahre halt momentan Zwift, jetzt so zur Abwechslung. Und das ist auf jeden Fall sicher interessanter, da ein bisschen mit anderen beziehungsweise auf einem Bildschirm zu starren, wo du halt auch Männchen siehst, der da ein bisschen rumfährt, als jetzt da nur irgendwelche Kurven anzugucken, die hoch und runter gehen. Aber eigentlich eine ganz coole Erfindung, Zwift, muss ich sagen, wenn du jetzt mal so bedenkst, das ist eigentlich wie jetzt ein Spiel, also was ich jetzt, PlayStation oder ein Xbox-Spiel, nur halt, dass du selber dafür was tun musst. Ja. Also, in Zukunft können es öfters solche Sachen davon geben. Ich finde, das ist schon echt eine ganz coole Entwicklung. Und letztens ging mir sogar durch den Kopf, dass so eine Geschäftsidee kam mir so quasi in den Sinn. Halt so eine. Willst du das jetzt hier wirklich sagen? Ja, warum nicht? Also ich will es ja nicht wirklich machen, von daher kann ich es auch sagen. So quasi so eine Zwift, wie soll ich sagen, so eine Zwift-Bar öffnen oder keine Ahnung, also Zwift-Geschäft, wo man mehrere Stationen aufbaut, mit einem Smart-Trainer und einem Bildschirm, und ja, der Kunde kommt halt mit seinem Fahrrad und spannt ihn und drauf und kann da halt Zwift fahren. Ergänzend dazu könnte man auch noch zwei, drei Laufbänder aufstellen mit Monitoren fürs Zwift Running. Ich finde, das wäre doch mal eine interessante Geschäftsidee, ne? Sowas zu öffnen. So ein Zwift-Laden. Ja, wenn er fertig ist, kann er einen Kaffee trinken gehen. Ja, genau. Also auf jeden Fall auch so eine Kaffeebar. Vielleicht auch nochmal sowas, was ich passt next für nach dem Sport. Das wäre doch mal was. Also das wäre doch mal wirklich sehr, glaube ich, ich glaube, da gäbe es einige, die das nutzen würden. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Würde ich mal, ja. Ein Fahrrad habe ich ja. Ich meine, weißt du, das Smart-Trainer fehlt mir. Das, vor allem, ne, du brauchst ja dann halt nicht den eigenen Smart Trainer haben, du brauchst ja jetzt sozusagen keinen Account bei Zwift, ne, das würde dir da halt alles vor Ort angeboten werden, und das wäre schon irgendwie interessant. Ne, kam mir halt letztens so in den Sinn, dass man halt sowas machen könnte. Ja, vielleicht kannst du ja jemand aufmachen. Nee, also für mich persönlich wäre es eigentlich ganz cool, weil ich müsste mir jetzt nicht unbedingt einen Smart Trainer kaufen und könnte das ja dann trotzdem nutzen. Ne? Das ist halt auch so eigentlich keine schlechte Idee für Leute, die das gerne mal vielleicht mal auch ausprobieren wollen oder so. Ja, gerade vielleicht auch Zwift Running. Weil kaum jemand irgendwie ein Laufband zu Hause hat. Natürlich kann man jetzt irgendwie mit eigenem iPad und Bluetooth Footport im Fitnessstudio drauf gehen. Da müsste man aber jetzt irgendwie da vor Ort irgendwie WLAN-Zugang haben. Und die müssten es, glaube ich, auch anbieten, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass du in irgendein Fitnessstudio reingehen kannst und sagen, hey, ich will bei Zwift und was. Nee, ich glaube, das geht schon. Also wenn du mit deinem iPad hingehst, ich meine, das ist doch jetzt unabhängig davon, ob die das anbieten oder nicht. Du hast ja die App hast du ja auf dein iPad drauf und du bist da halt so quasi unabhängig. Ja, stimmt, hast recht. Also entweder du brauchst entweder WLAN von denen oder musst halt so deinen eigenen LTE-Kontingent aufbrauchen, was jetzt natürlich auch ein bisschen blöd wäre, ne? Ja. Ja, gut. Ich würde sagen, wir machen mal hier einen Deckel drauf. Ja. Und entlassen euch mal zu eurem Lauf. Vielleicht lauft ihr auch gerade. Viel Spaß dabei noch. Von meiner Seite aus. Macht's gut. Genau. Ja, trainiert fleißig. Bis dann. Tschüss.